komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Eines, wo man sich so richtig gut nachfühlt. Eins, das nicht in Schmutzgefühlen wühlt. Wohl makaber, aber unterkühlt. Vertraut, verspielt, verspielt, vertraut und nicht zu laut. Nun gut, hier ist ein schönes Lied. Eins, das euch in den Halsspeck geht. Schließt die Augen halb und dreht die Lampen klein. Schmaucht Pfeifchen und gießt Gin und Tonic ein. Und macht auf Tiefsinn, decket Bein mit Bein. Zum Scherz und Schein und Schein und Scherz massiert das Herz. Im Busch nah bei Kuangai fand ein gebranntes Kind die Hand eines Generals mit Ringen gold und schwer. Die Steine biss es raus und kroch zum Meer. Und für ein altes Boot gab es sie her. Es war leck und leer und leer und leck, verkohlt das Deck. Doch nichts verstopft ein Leck so gut wie Asche und ein bisschen Blut. Und niemand weiß so viel wie ein gebranntes Kind. Als Segel hängt ein Khaki-Hemd im Wind, der auch nicht weiß, wo jene Blumen sind. Gepflückt geschwind, geschwind gepflückt, im Traum entrückt. Da treibt das Kind zu jenem Land, da riecht die Erde nie verbrannt. Und jeden Tag, da gibt es viele Hände Reis. Haut und Haar und Wind und Wasser sind nicht heiß. Auf Blumenbooten blähen Segel weiß, weht lind und leis, und leis und lind, ein Lied im Wind. Und wird vielleicht ein starker Mann, der was er will auch haben kann. Viele Kinder dick, mit Händen und gesund. Ein Reisfeld, einen Büffel, einen Hund, der jeden, der mit Feuer spielt, reißt und bekannt und bunt, bunt und bekannt ist in dem Land. So treibt das Boot, so träumt das Kind. Was meint ihr, wann sie drüben sind? Dann, wenn hinter Mond ein Stern zerplatzt ist, dann, wenn grüne Luft nichts weiter sein kann als Regenbogenlicht, dann kommt es an. Mit Maus und Mann und Maus, das Boot zu Haus. Nun war das nicht ein schönes Lied, nun war das nicht ein schönes Lied. Eines, wo man sich so richtig gut nachwühlt, eins, das nicht in Schmutzgefühlen wühlt, wohl makaber, aber unterkühlt, vertraut, verspielt, verspielt, vertraut und nicht zu laut.